Die Delegation der Laotischen Revolutionären Volkspartei, die in der DVRK zu Besuch war, brachte dem Genossen Kim Jong-un, Vorsitzenden der Partei der Arbeit Koreas und erstem Vorsitzenden des Verteidigungskomitees der DVRK, ein Geschenk dar. Das Geschenk für Marschall Kim Jong-un wurde am 13. Juni vom Delegationsleiter Sun Tun Sainyatsak, Mitglied des ZK und Vorsitzenden der Kommission für Auswärtige Beziehungen des ZK der Laotischen Revolutionären Partei, dem Mitglied des Politbüros und stellvertretenden Vorsitzenden des ZK der Partei der Arbeit Koreas, Ri Su-yong, übergeben.